ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und heute machen wir weiter inshallah mit dem dritten Kapitel von Riyad und wir waren barakallahu fikum bei Kapitel Geduldheit und wir haben gesagt heute machen wir inshallah erklären wir weiter das Hadith. طيب عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم Das Hadith von Abu Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari. Er sagte, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, die Reinheit ist die Hälfte des Glaubens. Alhamdulillah füllt die Waagschale am Tag des jungen Gerichtes. Und Subhanallah am Tag des Gerichtes. Und Subhanallah und Alhamdulillah füllt was zwischen Himmel und Erde ist. Das Gebet ist ein Licht, Almosen, ein Beweis. Geduld ist Glanz und der Koran ist das maßgebende Argument für oder gegen dich. Jedermann geht in den Tag und verkauft seine Seele und er wirkt ihre Befreiung oder ihr Verderben. Al-Hadith ist bei Muslim überliefert worden. بارك الله فيكم الطهور شطر الإيمان هنا الطهور هو طهارة الإنسان وهو نصف الإيمان لأن الطهارة طهارتان طهارة الظاهر وطهارة الباطن أما طهارة الباطن فهي الطهارة من الشرك والفسق والأخلاق الذميمة الباطنة وأما طهارة الظاهر فهي الطهارة الحسية بحيث أنه يتوضأ يعني الوضوء والغسل إلى غير ذلك فالطهور شطر الإيمان أهل العلم تكلم في ذلك كثير منهم من قال الطهور المقصود بذلك الوضوء هنا والإيمان المقصود الصلاة فقال بعض أهل العلم أن لا صلاة بغير وضوء فلذلك قالوا نصف الصلاة هو الوضوء وقال بعض أهل العلم إسباغ الوضوء شطر الإيمان وفي حديث في ذلك في رواية في ذلك وقالوا أن الإيمان ترك وفعل فقالوا الترك أن تترك هذه الأمور المنهي عنها فهذا شطر الإيمان نصف الإيمان ونصف الإيمان أن تفعل الخير ولكن الظاهر والله تعالى أعلى وأعلم أن الطهور شطر الإيمان المعنى هو أن الإيمان ظاهر وباطن ظاهر وباطن فالطهارة الظاهرة شطر والطهارة الباطنة شطر آخر والله أعلم Das Hadith hat angefangen mit diesem Wort Die Reinheit ist die Hälfte des Glaubens. Natürlich, es gibt verschiedene Überlieferungen bezüglich dieses Satzes, was die Gelehrten hier gesagt haben. Manche haben gesagt, die Bedeutung hier ist die rituelle Waschung, das wird Al-Wudu, ist die Hälfte des Glaubens und da haben sie gesagt, Al-Iman hier bedeutet das Gebet. Da haben sie gesagt, ja, die Reinheit, die rituelle Waschung ist die Hälfte des Gebetes. Aber diese Bedeutung kann nicht sozusagen umfassend sein, weil das nicht alles ist. Wallahu ta'ala ala wa alam, die richtige Erklärung hier ist, dass die Reinheit aus zwei Arten besteht. Innerliche Reinheit und äußerliche Reinheit. Die äußerliche Reinheit ist, wenn man sich wäscht, wenn man keine schlechten Taten äußerlich macht. Und die innerliche Reinheit ist, dass man kein Schirk hat, keine schlechten Eigenschaften, innerliche Eigenschaften hat, keine schlechten inneren Eigenschaften hat. Und deshalb, wenn man sagt, wenn der Prophet Muhammad sagt, At-Tuhuru Shatrul Iman, das wird die Reinheit, die äußerliche Reinheit ist die Hälfte des Glaubens. Und die andere Hälfte ist die innerliche Reinheit. Und da kann man umfassend erklären. Das ist, wenn man keine Sünde macht, dann ist man rein von Sünden. Wenn man kein Schirk begeht, dann ist man rein von Schirk. Wenn man keine schlechten Wörter sagt, dann ist die Zunge rein von schlechten Wörtern und so weiter. Und von der anderen Seite, wenn man sich wäscht, dann ist man rein körperlich. Und das ist die Bedeutung hier. At-Tuhuru Shatrul Iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ya akhwa, alhamdulillah, al-ma'na, al-thana'u ala Allahi bil-jamil. Wal-iz'anu lahu, wal-rida bi-qada'ih. Hada ma'na alhamdulillah. يعني أنت تشكر الله وتثني على الله سبحانه وتعالى وتذعن لله سبحانه وتعالى وترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. لذلك قال أهل العلم أن أفضل ما قيل هو الحمد لله. يعني أفضل كلمة يقولها الإنسان الحمد لله. ولا شك أن هذه الكلمة عظيمة، ولكن يجب أن نفهم معناها. الحمد يشتمل على الشكر والثناء والرضا وعدم التسخط، وهذه كلمة عظيمة. فلما يخرجها الإنسان من فمه يجب أن يعرف معناها وأن يعتقد بهذا المعنى العظيم للحمد لله. يعني أثني عليك وأشكرك يا ربي، راضيا بقضائك يا ربي، مؤمنا مذعنا لك يا ربي. فهي أفضل الكلمات التي يقولها الإنسان. الحمد لله تملأ الميزان. ما معنى تملأ الميزان؟ الميزان هو ميزان له كفتان، له كفتان، وتوزن به الأعمال يوم القيامة. فهل المعنى هنا يعني أنه فقط لعظم هذه الكلمة أنها تملأ الميزان، ولا معنى ستوزن وسيكون لها وزن عظيم يوم القيامة؟ والحمد لله ليست جسما، قال بعض أهل العلم أنها ستأتي على شكل جسم وتوضع في الميزان، ولما توضع في الميزان ستملأ الميزان. يعني سيكون الميزان يا أخوة كبير جدا، كبير جدا. إما إذن أن تجسم الأعمال، وإما أن توازن الصحائف. وهذه الكلمة لها ثواب عظيم بحيث تملأ كفة الميزان، لأن جميع الكلمات الصالحة الأخرى داخلة تحت هذا المعنى وهو الحمد لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. دان زاكت دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله. الحمد لله فولت دي واك شالي، فولت دي واك شالي. Was bedeutet erstmal Alhamdulillah? Alhamdulillah, das bedeutet, ich danke Allah. Ich lobe Allah subhanahu wa ta'ala. Ich ergebe mich. Und ich bin zufrieden mit dem, was Allah entschieden hat. Und wenn man diese Bedeutungen jetzt betrachtet, dann weiß man, wie wichtig ist dieses Wort. Das heißt, Alhamdulillah ist nicht nur, dass man sagt, ja, Lobpreis gebührt Allah und Punkt. Oder Lob gebührt Allah. Das ist mehr als das. Du musst diese Bedeutung verinnerlichen. Ich danke ihm. Ich danke Allah subhanahu wa ta'ala. Ich lobe ihn. Ich ergebe mich. Und ich bin damit zufrieden, was er mir gibt. Und das ist alles eigentlich, weil das die ganze Religion ist. Und deshalb ist dieses Wort so wichtig. Die Gelehrten sagen, das ist die beste Wort, das beste Wort, was der Mensch sagt. Alhamdulillah. Temla'ul Mizan füllt die Waagschale, die Taten und die Wörter und die Handlungen werden am letzten Tag gewogen. Uns wird eine Wiege geben mit Waagschale und das werden gewogen. Und wenn Alhamdulillah in der Waagschale getan wird, dann wird das so schwer sein. So schwer, dass das die Waagschale füllt. Die Gelehrten sagen, entweder werden diese Wörter als Körper und die werden gewogen, oder das Wort an sich selbst, das wird zu schwer sein am letzten Tag. Und dieses Wort ist sehr schön. Und deshalb sagt der Muslim immer Alhamdulillah. Wenn dir etwas Gutes widerfährt, sagst du Alhamdulillah. Wenn dir etwas Schlechtes widerfährt, dann sagst du auch Alhamdulillah. Weil du dabei Allah subhanahu wa ta'ala dankst und lobst. Subhanahu wa ta'ala. وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض أي سبحان الله والحمد لله وهاتان الكلمتان قد جمعتا لأن التسبيح تنزيه الله عما لا يليق به تنزه الله عن كل شيء لا يليق به سبحانه وتعالى فالله منزه عن كل عيب وعن كل نقص وكذلك أحكام الله منزهة عن كل عيب وكل نقص وكلام الله منزه عن كل عيب وكل نقص وأما الحمد فهو كما ذكرنا الثناء والشكر لله سبحانه وتعالى مع الإذعان والرضا بالقضاء يعني أحمدك يا ربي مسبحا لك معظما لك فلذلك هاتان الكلمتان تملأان ما بين السماوات والأرض فهنا يا أخوة السؤال اللي قد يأتينا يعني كيف كلمتان تملأان ما بين السماوات والأرض نعم تملأان ما بين السماوات والأرض لعظم هاتين الكلمتين والذي خلق السماوات والأرض هو الذي أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هاتين الكلمتين تملأان ما بين السماوات والأرض فنؤمن بذلك وهذا التعبير عظيم تعبير عظيم يعني أنك تنزه الله وتحمد الله تثني عليه وتشكره وتعلم أن ربك منزه عن كل عيب وعن كل نقص في أسمائه في صفاته في ربوبيته في ألوهيته في أفعاله في أحكامه سبحانه وتعالى لذلك تملأ ما بين السماوات والأرض Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Subhanallah walhamdulillah Subhanallah walhamdulillah füllt was zwischen Himmel und Erde ist. Alhamdulillah haben wir erklärt, was das bedeutet. Alhamdulillah bedeutet, dass man Allah lobt, dankt mit Ergebung und Zufriedenheit mit dem, was Allah uns gibt. Subhanallah, das bedeutet, dass man nochmal Allah subhanahu wa ta'ala lobt, aber dass man drin auch bestätigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala kein Makel und kein Mangel hat. Dass alles von Allah vollkommen ist. Seine Namen sind vollkommen, seine Attribute sind vollkommen, seine Urteile sind vollkommen, seine Taten sind vollkommen, seine Religion ist vollkommen. Subhanahu wa ta'ala. Und das ist sehr wichtig hier, dass man das versteht, barakallahu fiik. Und diese beiden kommen zusammen, subhanallah, alhamdulillah. Das bedeutet, ich lobpreise Allah subhanahu wa ta'ala, ich danke ihm, ich lobe ihn und ich weiß, dass er keinen Makel hat, keinen Mängel hat und er ist der Vollkommene, subhanahu wa ta'ala. Diese Worte sind so groß, wenn man das sagt, auch wenn man das verinnerlicht und wenn man glaubt. Das sind so groß, dass sie füllen, was zwischen Erde und Himmel ist. Sagt man, ja, zwei Wörter können diese Macht haben? Ja, weil Allah subhanahu wa ta'ala das bestimmt hat. Allah hat alles erschaffen und Allah hat alles, hat das so beschlossen, subhanahu wa ta'ala. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was-salatu nur, as-salah nurun lil-abdi fi qalbihi wa fi wajhih, nurun lil-abdi fi qalbihi wa fi wajhih wa fi qabrihi wa fi hashrih. لذلك تجد اكثر الناس نورا أكثرهم صلاة وخشوعا في الصلاة. أكثرهم خشوعا في الصلاة تجدهم أكثرهم نورا. والصلاة تنور قلب المؤمن، لماذا؟ لأنها صلة العبد مع ربه. والصلاة عمود الدين وعمود الإسلام. والصلاة كذلك بارك الله فيكم نور، والنور يضيء للإنسان. يعني ينور لك الطريق، فبصلاتك تحافظ على علاقتك بربك وعلى صلتك بربك، فالله سبحانه وتعالى يثيبك على ذلك بأن ينور لك الطريق وينور لك قلبك. ما من ينور لك قلبك؟ أنك ترى بقلبك الحق بهذه الصلاة. ولكن أي صلاة؟ الصلاة الصحيحة، الصلاة التي فيها الإيمان، مو صلاة هذه تاك تاك تاك تاك تاك مثل الديك، وليس الصلاة التي تكون صلاة بدعة، إنما الصلاة على السنة، والصلاة التي فيها خشوع لله سبحانه وتعالى. لذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني قرة العين هي في الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح. فذا كان يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا، يعني لما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صار له أمر حزبه أمر، كان يهرع صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الصلاة. ذلك الصلاة أمرها عظيم، والصلاة نور للعبد، ونور كما ذكرنا بارك الله فيكم، الصلاة نور للعبد، لأنه من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، كانت له نور، كانت له نورا يوم القيامة. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن كن له نورا يوم القيامة، وكان له عهد عند الله أن يغفر له، ومن لم يأتي بهن لم يكن له بهن نور يوم القيامة، وإن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. فذلك الصلاة أمرها عظيم، وكلما كان الإنسان خاشعا في صلاته كلما ازداد هذا النور الذي يكون في قلبه وفي عينيه وفي صدره وفي طريقه، يميز بهذا النور، لأن النور والهداية. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Gebet ist Licht. Das Gebet ist Licht. Was bedeutet hier, das Gebet ist Licht? Das bedeutet, das Gebet leuchtet dein Herz. Aber das richtige Gebet, das Gebet nach der Sunna, das Gebet mit Khushu', das Gebet mit Furcht, dass man Allah subhanahu wa ta'ala dabei fürchtet und dass man weiß, was man sagt und dass man das Gebet richtig betet. Und nicht irgendein Gebet, was die Leute denken. Viele Leute denken, dass sie beten, aber sie beten nicht. Das Gebet ist nicht nur Bewegungen, tak, tak. Oder dass man, das ist nicht das Gebet hier gemeint. Sondern das richtige Gebet. Das Gebet, was dich zur Ruhe bringt. Das Gebet, was dein Herz bewirkt. Das Gebet, was deine Taten bewirkt. Das Gebet, was dich beeinflusst zum Guten und nicht zum Schlechten. Und der Prophet sagt, As-Salatu Nur, das ist Licht für dich. Das ist Rechtleitung für dich. Das ist Licht, erstmal dein Gesicht leuchtet. Dein Herz leuchtet. Dein Grab wird, du wirst Licht in dein Grab bekommen. Und am letzten Tag wirst du auch Licht bekommen. Was bedeutet hier Licht? Es bedeutet Rechtleitung, Segen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass du in deinem Leben den Weg bestimmen kannst, weil du durch das Gebet du den Weg siehst. Das ist das Gebet, was hier gemeint wird. Das Gebet, was dich beruhigt, was dein Herz beruhigt. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, lass uns ausruhen, Bilal, mit dem Gebet. Das heißt, wenn man betet, dann hat man die Ruhe. Das war eine Ruhe, das Gebet. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, 5 Gebete hat Allah dem Sohn Adam vorgeschrieben. Wer diese 5 Gebete betet, dann wird man Licht am letzten Tag bekommen. Und es gibt ein Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass diese Diener ins Paradies kommen. Wer diese 5 Gebete nicht verrichtet, dann hat man kein Licht am letzten Tag. Und da hat man kein Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass man ins Paradies kommt. Wenn Allah diesen Diener verzeiht, dann verzeiht Allah. Und wenn Allah diesen Diener nicht verzeiht, dann wird dieser Diener natürlich bestraft. Deshalb ist das Gebet sehr wichtig. Aber das richtige Gebet, dass du verstehst, was du sagst, dass du die Bewegung richtig nach der Sunna machst und dass du dich konzentrierst in dem Gebet. Und die meisten Leute, die ihre Gesichter leuchten, sind diejenigen, die das Gebet richtig verrichten. Was-salatu nur, was-sadaqatu burhan. As-sadaqa burhan ala al-iman. Was-sadaqa bazlu al-mali taqarruban lillahi azza wa jal, lil-ahli wal-fuqara'i wal-masalihi al-amma, mithil bina' al-masajid. وهذا برهان على إيمان العبد. لماذا يا أخوة؟ لأن الإنسان يحب المال، يحب المال وهو يريده، ولكن لما يتصدق هو يبرهن على أنه يحب ربه، ثم يحب الخير أكثر من المال، أكثر من المال. والصدقة تكون في الأمور الكثيرة، وكلما تصدق البرهان هو الأمر الساطع، الأمر الساطع يعني الدليل الواضح. فلما يتصدق المؤمن يبرهن على إيمانه، يعني يعطي دليل، أنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ليش الكافر ما يتصدق؟ إنما المؤمن يتصدق. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. Dann sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, Almosen ist ein Beweis für den Glauben. Der Mensch, Almosen ist, was du für Allah subhanahu wa ta'ala gibst. Ein Vermögen für die Familie, für die Bedürftigen, für die Armen, dass du eine Moschee baust, dass du etwas Gutes für die Allgemeinheit der Muslime gibst, das ist Sadaqa. Und diese Sadaqa ist ein Beweis für den Iman. Warum ist das ein Beweis? Weil der Mensch eigentlich das Vermögen liebt, das Geld liebt. Und der Mensch will das nicht geben einfach. Wenn man aber Allah liebt, wenn man den Propheten liebt, wenn man den Islam liebt, dann spendet man für Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann nimmt Allah subhanahu wa ta'ala diese Spende an. Deshalb Almose hier ist ein Beweis für den Glauben, dass man nicht an Geld hängt, sondern dass man Allah subhanahu wa ta'ala mehr liebt als Vermögen und dass man etwas Gutes macht. Deshalb ist das klarer Beweis, wenn man für Allah subhanahu wa ta'ala spendet, aber natürlich die Absicht muss für Allah sein. Dann ist das klarer Beweis. Was-sabru diya. Was-sabru diya. Und eigentlich, das ist unser Thema, As-sabr. الصبر ضياء، هذا هو طبعا موضوعنا. نحن نتكلم عن باب الصبر يا أخوة. الضياء انتبه، الصبر قلنا هو حبس النفس، حبس النفس في طاعة الله عن المعصية، وفي الصبر حبس النفس على أقدار الله المؤلمة. وأما قوله هنا الصبر ضياء، الضياء هو النور الذي معه حرارة، كما قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الشمس ضياء، فيه نور مع حرارة. ليش نور مع حرارة؟ لأن الصبر يحتاج من الإنسان أنه يعني يجاهد نفسه، ويحتاج مشقة كبيرة، لأنه صعب أنك تصبر. يعني صعب مثلا أن الإنسان الآن يسبك ويشتمك وأنت تمسك نفسك، صعب عليك، تشعر بنفسك أنه نفسك تأكلك، ولكن هذا هو. فالصبر نور مع حرارة مع مشقة. والفرق بين النور في الصلاة والضياء في الصبر أن الضياء، شوف الضياء مصحوب بحرارة بمشقة وفيه تعب، وفيه تعب كبير أكبر من التعب الذي في الصلاة، مع أنه أيضا الصلاة تحتاج إلى تعب. هل يستيقظ الساعة الرابعة والنصف حتى يصلي صلاة الصبح، يأتي إلى المسجد كبير، مو كل إنسان يفعل ذلك، ولكن هذه درجات الناس يوم القيامة. فالصبر للإنسان ضياء، يعني الذي يصبر يا أخوة، الذي يصبر ينور الله سبحانه وتعالى له الطريقة وينور له قلبه. Dann sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم: Geduld ist ein Glanz. Der Glanz ist Licht plus, Wärme. Wenn das leuchtend ist, das bedeutet, wenn du zum Beispiel jetzt bei einer Lampe bist, ja, dann hast du erstmal Licht von dieser Lampe, und wenn du deine Hand näher tust, dann merkst du hier die Wärme, die von dieser Leuchte kommt. Und das ist auch Geduld. Weil mit Geduld, ich wäre es bei Geduld. Das ist schwer. Beispiel, jemand beschimpft dich und du musst dich kontrollieren, du beschimpfst nicht zurück, dann ist das schwer für dich. Dann ist das schwer für dich. Und deshalb sagte der Prophet Muhammad sallam, As-Sabr Diya. Weil Geduld, du musst dich kontrollieren, du musst dich sperren von einer Seite, und das braucht natürlich, dass du gegen dich was vornimmst, dass du dich anstrengst. Und das ist ja Al-Mashaqqa. Das ist schwer, aber das ist Erleuchtung. Das bedeutet, dann wird das Licht für dich sein. Dein Weg wird erleuchtet. Dein Herz wird erleuchtet mit Geduld, weil Geduld sehr schön ist. Das heißt, Licht des Gebetes und Licht in Geduld, die haben nur ein Unterschied. Das heißt, bei Diya, das leuchtet mit Wärme. Das leuchtet mit Wärme. Und deshalb Geduld, du brauchst dich sozusagen anzustrengen gegen dich selbst. Und das ist nicht leicht. Und nicht jeder schafft das. والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك أو عليك. يعني هذا القرآن سيكون لك إما لأنه حبل الله سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى، فإما أن يكون هذا لك يوم القيامة تقول ربي أنا قرأت في كتابك كذا كذا كذا وفعلت كما أمرتني وفعلت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حجة لك. أو يكون عليك: يا ابن آدم ألم تسمع كلام الله سبحانه وتعالى؟ ألم تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش ما فعلت؟ يكون حجة لك، عليك عفوا، إما لك أو عليك. كل الناس يبدأ يومه بالعمل، ففي إنسان يعمل الخير فيدخل الجنة، وفي إنسان والعياذ بالله يعمل الشر فيدخل النار. إذن الإنسان مسؤول عن عمله يوم القيامة. والإنسان يجب عليه أن ينظر إلى عمله. Dann barak Allah fikum, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und der Koran ist entweder für dich oder gegen dich. Für dich oder gegen dich. Es gibt im Koran, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns alles im Koran offenbart. Und am letzten Tag werden wir danach gefragt, hast du gut getan, dann ist der Koran für dich. Weil du das gemacht hast, was im Koran steht, was der Prophet uns erklärt hat. Hast du was anderes gemacht gegen, dann ist der Koran ein Beweis gegen dich am letzten Tag. Und jeder von uns wirkt in diesem Leben. Wirkt in diesem Leben. Tut in diesem Leben. Handelt. Leute, die handeln gut, dann kommen sie ins Paradies. Andere handeln schlecht, dann gehen sie in die Hölle. Das ist dieses Hadith. Aber das Wichtigste aus diesem Hadith, As-Sabru Diya. Das heißt, Geduld, Geduld ist Glanz. Das ist der Beweis in diesem Hadith. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Wa an Abi Sa'id, Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri, radiyallahu anhuma, anna nasan min al-Ansari sa'alu Rasulallah fa'a'tahum, thumma sa'aluhu fa'a'tahum, hatta nafada ma indah, faqala lahum, hina أنفق كل شيء بيده ما يكن من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الحديث عند البخاري ومسلم. كان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم الكريم أنه إذا طلب منه أحد شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ولا يخشى الفقر ويعيش في بيته عيش الفقراء ويربط على بطنه حجرا لأنه يجوع صلى الله عليه وسلم. فكان أكرم الناس وكان أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه. فمرة أتاه شيء للنبي صلى الله عليه وسلم فبدأ يعطي الناس يطلب ويعطي يطلب ويعطي حتى نفد كل شيء عنده. فقال ما يكون من خير يعني ما يكون من مال فلن أدخره عنكم يعني لن أدخر المال عنكم إنما سأعطيكم كل اللي عندي. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستعفاف والاستغناء والصبر. قال ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. الاستعفاف هو الاستعفاف عن الحرام يعني عما حرم الله. أما الذي يتبع الهوى والعياذ بالله فهذا لا يتعفف سواء كان ذلك بالنسبة للنساء وبالنسبة لشهوة الفرج. شهوة الفرج عموما. الذي يستعفف يعفه الله يعني الذي يريد العفاف الله سبحانه وتعالى يعينه على ذلك ويرزقه هذا الأمر. ومن يستغني يغنيه الله يعني من يستغني عما في أيدي الناس يعني ما ينظر إلا عند الناس إنما يكون غني في قلبه وفي نفسه وما يسأل الناس وما يحتاج ما عند الناس فيبقى غنيا في قلبه ولو كان أمام الناس فقير فهذا يغنيه الله من فضل الله سبحانه وتعالى. تحسبهم فقراء تحسبهم أغنياء من التعفف يعني هم من كثر العفاف من كثر العفاف لا يسألون الناس فالناس يحسبوهم أغنياء هم فقراء. فمن يستعفف يعفه الله يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله يعني إذا حبست نفسك عما حرم الله عليك وصبرت عن الحق وصبرت على ما عندك من الحاجة والفقر ولم تسأل الناس، فإن الله يصبرك ويعينك على الصبر. الله سبحانه وتعالى يعينك على الصبر. والدليل هنا: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يعني الله سبحانه وتعالى إذا من بعطاء على وبرزق على ابن آدم، أكبر عطاء أكبر عطاء هو الصبر، أن الإنسان يتعلم الصبر. فإذا أصابته ضراء صبر، إذا أصابته ضراء صبر، وإذا الله سبحانه وتعالى رزق هذا الإنسان بالصبر فهذا من أكبر العطاءات ومن أكبر الخيرات التي تكون عند الإنسان. لأن الإنسان إذا ابتلي في نفسه سيصبر، وإذا ابتلي في أهلي سيصبر، وإذا ابتلي في مالي سيصبر، وإذا ابتلي في ولدي سيصبر، وإذا ابتلي في الدنيا سيصبر. فهذا أكبر عطاء الإنسان، وهذا الصبر يا أخوة ليس سهلا، ولكن من يتصبر يصبره الله. تحاول تحبس نفسك وتملك نفسك، الله سبحانه وتعالى يعينك. أما إذا ما حاول تحبس نفسك وتملك نفسك فما حد يتعلم الصبر. إنما الحلم بالتحلم، يعني الصبر يأتي بالتصبر بتعلم هذا الأمر. مثلا إنسان يغضب بسرعة ولكن قل لا أنا أريد أن أصبر، ففي الأمور التي يغضب فيها بسرعة لما يشعر بنفسه هنا بالغضب هنا يقف، قل لا لله سبحانه وتعالى أنا أصبر. مثلا يريد يقول كلمة يمسك عنها مرة مرتين ثلاثة عشرة، بالمرة الأحدى عشر خلاص تصبح عنده عادية فيصبر في هذا الأمر، في مسألة أخرى يصبر، وهكذا. فإذا وصل إلى هذا الدرجة، إلى هذه الدرجة العظيمة أنه صار من الصابرين، هذا الفائز، لأنه هذا أفضل عطاء يعطاه الإنسان. وبالصبر بالصبر ينال الفرج، وبالصبر ينال النصر، وبالصبر تنال الدرجات. والله تعالى أعلم. عند أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري يبليفت dass einige Leute aus den Reihen der Ansar den Gesandten Allahs baten, ihnen etwas zu geben, und er gab es ihnen. Sie baten erneut und er gab ihnen, so lange bis nichts mehr übrig blieb. Dann sagte er zu ihnen: Solange mir etwas verbleibt, zögere ich nicht, es euch zu geben. Erinnert euch aber, wer Reinheit begehrt, so macht Allah ihn rein. Und wer sich zufrieden gibt mit dem, was er hat, dann wird Allah bereichern. Und wer sich geduldet, dem wird Allah Geduld schenken. Kein Geschenk ist besser und umfangreicher für einen von euch als die Geduld. Das ist ein sehr schönes Hadith. Barakallahu fikum. Und zwar, es gab etwas, was der Prophet Muhammad s.a.w. bekommen hat. Und die Leute kamen zu ihm. Sie haben ihm gesagt, oh Prophet, gib uns davon. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat angefangen zu verteilen auf seine Gefährten. Es gab eine Regel beim Prophet Muhammad s.a.w. Er hat für sich selber nicht behalten. Er hat den Leuten das gegeben einfach. Weil er nicht gefürchtet hat, dass er arm wird. Weil er weiß, Lebensunterhalt kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hat das bestimmt. Deshalb hat der Prophet Muhammad s.a.w. den Leuten gegeben. Immer den Leuten gegeben. Und er hat, sallallahu alaihi wasallam, wie arme Leute gelebt. Arm hat er gelebt. Obwohl der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam alles bekommen konnte. Aber er wollte das nicht. Er wollte normal leben wie die anderen. Arm wollte er leben. Und er ist so geblieben. Er hat so viel Hunger gehabt, dass er Stein genommen hat und er hat einen Knoten auf seinen Bauch gemacht mit den Steinen, damit sein Bauch ruhig bleibt. Sallallahu alaihi wasallam. Und er war tapfer, sallallahu alaihi wasallam, und großzügig. Er hat gegeben. Eines Tages hat er etwas bekommen. Dann kamen die Leute von den Leuten von Medina. Sie haben von ihm verlangt, gib uns. Der hat ihnen gegeben, gegeben, gegeben, gegeben, bis er nichts übrig gehabt hat. Und dann sagte ihnen, Egal, was ihr von mir verlangt, wenn ich was habe, dann werde ich das nicht sparen. Ich werde euch das geben. Und dann hat er ihnen drei Wörter beigebracht. Man yasta'fif yu'iffahu Allah. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du deine Blicke senkst und deine Keuschheit schützt und er versucht das zu machen und du suchst Hilfe bei Allah, dann wird Allah dir helfen, indem du geschützt bleibst. Das bedeutet, hier wird gemeint, frauenmäßig oder jetzt Frauen von Seite der Frauen männermäßig, und dass man barakallahu fikum, die Keuschheit schützt. Das heißt, wenn du deine Keuschheit schützen willst und wenn du deine Blicke senken willst und wenn du rein sein willst von diesen Sachen, das wird von Unzucht und von Themen, die zu verbotenen Sexualität führen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir helfen. Das Erste. Wie kann dir Allah helfen hier? Wenn du das nicht willst und du willst heiraten, dann wird, und du, deine Nähe ist rein, dann wird Allah dir was Gutes geben. Und du wirst deine Keuschheit schützen. Zweitens, وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهِ. Was bedeutet das? Das bedeutet, guck nicht, verlang nicht, was die anderen haben. Was die anderen haben. Guck das nicht an. Jeder bekommt sein Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala. So hat Allah gewollt, dass diese Person so viel Geld hat oder diese Person viel Autos hat oder andere Häuser und so weiter. Das hat Allah gegeben. Dann sei nicht neidisch auf das, was die anderen haben, sondern sei bescheiden und akzeptiere, sei zufrieden mit dem, was Allah dir gibt. Wenn du das schaffst und wenn du das versuchst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir Reichtum geben, weil Reichtum in deinem Herzen ist. Reich ist nicht an Geld und Vermögen, sondern reich zu sein ist, dass dein Herz reich ist. Es gibt viele Leute, die viel Geld haben, aber die sind nicht reich im Herzen. Es gibt Leute, die gar nicht haben, aber die sind reich im Herzen. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, du siehst diese Leute, du denkst, die wären reich, aber sie sind arm. Warum sind sie reich für dich? Weil sie nicht verlangen, weil die ihre Hände nicht strecken und sie sagen den Leuten, gibt uns. Deshalb der Gläubige ist eigentlich derjenige, der nicht neidisch ist auf das, was die anderen haben, sondern der vertraut auf Allah subhanahu wa ta'ala und der weiß, der bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala seinen Lebensunterhalt. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ. Und wer sich geduldet, dann wird er, oder wer sich duldet, dann wird er Geduld bekommen. Und das ist unser Beweis hier aus diesem Hadith. Dass du versuch mal Geduld zu zeigen, dann wird Allah dir helfen und du wirst geduldig. Wie ist das? Angenommen, du hast eine Eigenschaft, du zeigst kein Geduld in einem Thema. Dann versuch hier das zu verbinden mit dem Lohn, was du von Allah bekommst. Wenn ich diesmal mich gedulde und ich sage dieses Wort nicht oder ich tue diese Tat nicht, ich handle nicht so, dann werde ich Hasanat bekommen. Allah wird mir was Gutes geben. Beim ersten Mal ist schwer. Das brennt im Herzen. Beim zweiten Mal brennt noch. Beim dritten Mal brennt aber ein bisschen weniger. Fünften, zehnten, zwanzigsten Mal. Nach zwanzigsten Mal wird das normal bei dir. Und so hat Allah dir Geduld gegeben. Und dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kein Geschenk ist besser als und umfangreicher für einen von euch als die Geduld. Das ist das beste Geschenk, was du bekommen kannst, ist, dass du Geduld zeigst. In allen Bereichen des Lebens. Geduld mit deiner Frau, Geduld mit deinen Kindern, Geduld mit deinen Brüdern, Geduld auf der Arbeit, Geduld auf der Straße, Geduld zu Hause, Geduld in der Moschee, Geduld in allen Bereichen des Lebens. Das ist die beste, das beste Geschenk, was du haben kannst. Und Geduld heißt nicht, dass man... Schaut mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war am Tag fasten. Und er hat Geduld gezeigt. Geduld heißt nicht, wenn man Geduld zeigt, dass man feige ist. Nein! Geduld heißt, dass du tapfer bist. Dass du deine Seele, dass du dich kontrollieren kannst. Der Prophet sagte, der Tapfere ist nicht der Tapfere, der im Ringen tapfer ist. Sondern der Tapfere ist derjenige, der sich beherrscht und kontrolliert. Wenn er genervt ist. Das ist eigentlich Tapferkeit. Barakallahu fikum, aus diesem Hadith ist für uns hier wichtig. Versuchst du Geduld zu zeigen, dann wird Allah dir Geduld geben. Weil Geduld das beste Geschenk ist, was du von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen kannst. Und unser Thema ist eigentlich Geduld. Zeig Geduld in allen Bereichen. Und der Geduldige, der Standhafte, der mit langem Atem ist, wird gewinnen. Wird mit Sicherheit gewinnen. Aber derjenige, der kein Geduld zeigt, keinen langen Atem hat, wird bestimmt verlieren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das Beste geben. Walhamdulillahi rabbil alameen. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كان من أول درس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة تفضل أنت رفعت يدك موجود بس أمس على الأذان أنا قصد ما تريد طيب خمسة تفضل تفضل